D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es gibt Neues aus dem Snowden-Fundus, kommt natürlich von der Enthüllungsplattform The Intercept und vom Journalisten Glenn Greenwald. Ja, und diese neue Veröffentlichung, die gibt uns interessante Einblicke in die Welt der Spione. The Intercept berichtet, dass die geheimen Dokumente belegen, wie der US-Auslandsgeheimdienst CIA schon seit Jahren versucht, die Verschlüsselung von Apple- und Microsoft-Geräten zu knacken. Aber ob The Intercept diese Dokumente tatsächlich richtig einordnet, darüber wird unter Experten im Netz gestritten. Martina Schulte hat sich das ein bisschen genauer angeguckt. Sag mal kurz, um was es geht. Also diese Dokumente berichten von einer jährlichen Geheimveranstaltung namens Jamboree, also fette Party, auf der sich Spione über ihre Erfolge austauschen und diskutieren, wie man zum Beispiel Spionage-Apps auf dem iPhone installiert. Die erste Veranstaltung dieser Art fand 2006 statt, also genau in dem Jahr, in dem Apple gerade an der Markteinführung des ersten iPhones arbeitete. So, und das Ganze, Tina und ich waren eben schon ganz aufgeregt, können wir uns vorstellen, wie so eine Tupper-Party für Spione, auf der man dann statt Kochrezepten, die Spionagetricks austauscht und was weiß ich nicht macht. Genau, also es ging auf diesen Spionagepartys genau darum. The Intercept schreibt, also man hat sich halt ausgetauscht über die wirkungsvollsten Methoden, mit denen man Sicherheitsschlüssel von Apple- oder Microsoft-Geräten knacken kann oder wie man eben diese Spionage-Apps installieren kann. Auf der Veranstaltung im Jahr 2012 wurde beispielsweise vorgeführt, wie man über eine Analyse des Prozessors in einem Apple-Gerät die Verschlüsselung umgehen kann. 2010 ging es dann um Microsofts Verschlüsselungssystem BitLocker, wie man das knacken wollte. Das wurde auch in einem Vortrag dann ausführlich erläutert. Und diesen Vortrag, den hat sich der Sicherheitsguru Bruce Schneier in seinem Blog Schneier on Security mal genauer angeguckt. Und er schreibt hier, das ist echt total interessant, dass bei dieser sogenannten Differential Power Analysis, da würde man sozusagen den Stromverbrauch eines Chips während des Verschlüsselungsvorgangs sich genauer angucken. Aha. Und aus den Daten über den Stromverbrauch kann man dann den Schlüssel rekonstruieren. Also eine sehr perfide Form des Hacks sozusagen. Total. So, wie ist das Ganze jetzt zu werten? Du hast schon gesagt, beziehungsweise angekündigt, es wird unter Experten im Netz gestritten. Sind diese Systeme von Apple und Microsoft jetzt tatsächlich nicht mehr sicher, weil die Spione sie geknackt haben? Das ist halt eben die große Frage. Die Intercept stellt das hier so ein bisschen so hin, aber Sicherheitsexperten wie zum Beispiel Bruce Schneier, die sind da halt wesentlich vorsichtiger. Er schreibt hier zum Beispiel, I don't take this to mean that the NSA can take a BitLocker encrypted hard drive to recover the key. Aber er glaubt eben schon, dass die NSA a bunch of clever Hacks drauf hat, um das eben zu knacken. Sein Fazit, I don't think this means that BitLocker is broken. Auch die deutsche Ausgabe von Wired, die zitiert Forscher einer amerikanischen Firma, und zwar Errata Security. Und die sagen, dass diese veröffentlichten Snowden-Dokumente zwar echt sind, aber dass vieles in dem Intercept-Artikel schlecht recherchiert sei und konstruiert. Hier werde Aktivismus statt Journalismus betrieben und die CIA versuche zwar klar, Zugang auf bestimmte iPhones zu erhalten, um jetzt zum Beispiel Anführer von Terrororganisationen dingfest zu machen, aber es würde nicht das ganze System untergraben. So, die Veröffentlichung wird sozusagen ein bisschen kritisiert. Es wird das als schlechter Journalismus beschrieben. Das heißt, es wäre eigentlich eine gute Möglichkeit für CIA, Apple und Microsoft, da sage ich mal, souverän drauf zu reagieren. Haben sie schon irgendwas gemacht? Es gibt keine offiziellen Stellungnahmen, aber es gibt natürlich Reaktionen auf einer anderen Ebene. Also zum Beispiel, wenn du dir mal anguckst, Apple hat ja eine neue Version, also die Version 8 seines Handybetriebssystems iOS rausgebracht und da ist die Verschlüsselung deutlich verbessert worden. Das heißt, die werden jetzt zusätzlich nochmal mit einem komplizierten Algorithmus verschlüsselt, sodass diese Strommethode vielleicht nicht mehr ganz so gut funktioniert. Fastnet schreibt, selbst mit einem Durchsuchungsbeschluss solle es den Sicherheitsbehörden nicht mehr so leicht möglich sein, die Daten auszulösen. Fastnet schreibt auch, dass Google eben auch schon angekündigt hat, seine Verschlüsselungstechnik zu verbessern. Dort hat man das Projekt Zero ins Leben gerufen, das Usern ermöglichen soll, das Netz wieder ohne Angst vor staatlichen, kriminellen und kommerziellen Datendieben zu nutzen. Das wäre doch mal irgendwie echt eine feine Sache, oder? Das heißt, die Kumpanei zwischen IT-Unternehmen und den Spooks gehört zumindest offiziell der Vergangenheit an. Und du kannst halt wirklich merken, dass die Atmosphäre zwischen IT-Unternehmen und amerikanischer Regierung mittlerweile echt ziemlich eisig ist. Denn letzten Monat hat ja Obama diesen Cyber-Sicherheitsgipfel ausgerufen. Und außer dem Chef von Apple ist halt keiner hingegangen. Also Google, Yahoo, Microsoft und Facebook sind einfach nicht hingegangen. Bei den Spionagepartys waren zugegebenermaßen wahrscheinlich ein paar mehr Leute da. Tina Kiesling hat gerade schon angekündigt. drauf angestoßen hier mit stillem Wasser. Lecker! Altes Party-Biest. Party! Party! Spionage-Partys, und dabei ist rausgekommen, es soll zumindest rausgekommen sein, dass es Tricks gibt, um Microsoft- und Apple-Produkte zu hacken, beziehungsweise näher zu kommen. Ob das alles so stimmt und ob das alles sauber recherchiert war von The Intercept, das ist die große Frage, die gerade im Netz diskutiert wird. Hintergrundinformationen von Martina Schulte. Die Radio Wissen. Schaum oder Hase?